Kapitel 7, Aufgabe 21a. Hören Sie einen Kommentar des Journalisten Matthias Kaufmann zum Thema Teamarbeit. Entscheiden Sie, ob die abgedruckten Aussagen mit dem Inhalt des Kommentars übereinstimmen oder nicht. Teams produzieren oft schlechtere Ergebnisse als brillante Köpfe, die sich mit eigensinnigen, ungewöhnlichen Vorschlägen entfalten dürfen. Man lässt sie nur so selten. Denn der Teambegriff ist längst zum großen, verbindenden Narrativ der Arbeitswelt geworden. Teamfähigkeit bedeutet Leidensfähigkeit. Von 40 Wochenstunden verbringen Angestellte US-amerikanischer Konzerne im Schnitt 21 Stunden in Meetings. Dabei schreiben sie allerdings oft nebenher E-Mails. Es ist einer der schäbigen Nebeneffekte von Teamarbeit. Zumindest Einzelne können sich komplett zurückziehen, ohne dass es gleich jeder merkt. Team heißt dann einfach, toll, ein anderer macht's. Nicht, dass der Beitrag der übrigen Teammitglieder unbedingt besser wäre. Die meisten hängen sich an die Leitwölfe, statt eigene Ansätze zu entwickeln oder die Thesen der Gruppe zu hinterfragen. Dann verläuft das Gespräch nach dem bewährten Motto: Es wurde zwar schon alles gesagt, aber wir hören erst auf, wenn alle es in eigenen Worten wiederholt haben. Falls doch mal jemand mit eigenen Ideen ausschert, findet sich immer eine Führungskraft, die, gewollt oder ungewollt, signalisiert, dass man hier besser nicht auffallen sollte. Niemand ist mehr bereit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Man versteckt sich lieber in der Gruppe. Schlimmer noch, Gruppenkonformität ist zum Wert an sich geworden, der andere Erwägungen und auch ethische Maßstäbe aussticht. Zu guten Ergebnissen führt Teamarbeit, wenn gesichert ist, dass man Ziele offen formuliert, Alternativen vollständig in die Überlegungen einbezieht und störende Informationen nicht einfach ausblendet. Zugleich sollten auch die Risiken bevorzugter Lösungen kalkuliert sowie Notfallpläne entwickelt werden. Teamleiter sollten zu Kritik ermuntern und auf keinen Fall zu Beginn der Arbeit ihre eigenen Präferenzen äußern. Jedes Teammitglied sollte die Zwischenergebnisse mit Außenstehenden diskutieren und deren Reaktionen ins Team zurückmelden. In einzelne Teamtreffen sollten externe Experten eingeladen werden. Genug Zeit einräumen sollte man auch der kritischen Analyse ähnlicher Ideen, etwa bei Konkurrenten. Außerdem wird von Experten empfohlen, mindestens einem Teammitglied die Rolle des Advocatus Diaboli zuzuweisen, mit dem Auftrag, alle Vorschläge prinzipiell zu kritisieren, als Absicherung gegen vorschnelle Begeisterung und Betriebsblindheit. Hilfe bietet außerdem eine Wissenschaft, die sich auf ganz anderer Ebene mit Meinungsfindung in großen Gruppen beschäftigt, die Politikwissenschaft. Nicht umsonst funktioniert Demokratie am besten, wenn Wahlen geheim stattfinden. Das verhindert nicht nur kontrollierbare Einzelentscheidungen an der Urne, es ermöglicht überhaupt erst, ehrliche Vorlieben zu entwickeln, ohne fürchten zu müssen, dass die Nachbarn sie anrüchig finden. Was das bedeutet, lässt sich an einer der beliebtesten Teamaufgaben zeigen, dem Brainstorming. Klar, wenn man viele Ideen braucht, ist es erstmal gut, viele Kollegen zu fragen. Doch auch hier wirkt oft die Gruppendynamik menschlicher Harmoniesucht, dann ähneln sich alle Ideen. Mit einem digitalen Brainstorming kann man das verhindern, ohne Spezialsoftware. Es genügt, wenn alle Teammitglieder ihre Vorschläge in ein Textdokument eintragen. Weil sie das an ihrem Computer allein tun, werden die meisten sozialen Effekte minimiert. Wer also der Teammode nicht blind hinterherläuft, sondern die Fähigkeiten der Gruppe mit Bedacht einsetzt, kann viel erreichen.